kann nicht vergessen die Stunden im Glück. Was einst ich besessen, das kehrt niemals zurück. Was einst mich betrübte, gibt mich nicht wieder frei. Und dass ich dich liebte, das ist lange vorbei. Siehst du die Sterne glühen, sie halten stille Wacht. Wenn unsere Herzen ziehen durch das Dunkel der träumenden Nacht. Ich rufe deinen Schatten, aber die Nacht bleibt stumm. Sie hat dein Bild vor mir verhüllt und ich kehr müde um. Ich will nicht vergessen die Stunden im Glück, was einst ich besessen, kehr zu mir stets zurück. Was einst mich betrübte, das ist lange vorbei. Und dass ich dich liebte, macht mich mutig und frei. Das macht mich frei.